Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Es gibt ja Gottesdienste, es gibt ja Predigten, die hält man einfach so. Und da gibt es Gottesdienste, da hat man einen gewissen Bammel vor. Erika, du nix. Du weißt aber noch nicht Bescheid. Und so ein Gottesdienst ist heute. Ich habe richtig einen Bammel davor. Ich will euch sagen, auch warum. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass meine Mutter mal mir erzählt hat von einem Gottesdienst. Der war in Remscheid-Lennep, einer alten Kirche. Da war die Kanzel ziemlich zwischen Himmel und Erde. Und da hat der Pastor gepredigt, beziehungsweise er wollte gerade anfangen. Und was ist da passiert, Holger? Seine Predigt vergessen. Die hat er nicht vergessen. Die ganze Predigt, die fiel von der Kanzel runter, die einzelnen Blätter, und lagen denn da. So, und da war aber keiner so flink oder so bedacht, die aufzuheben. Und dann blieben die da liegen. Der Pastor ist auch nicht runtergekommen, sondern hat weitergepredigt, wie man meine Mutter sagt. Und dann sagte sie einen denkwürdigen Satz, den habe ich bis heute nicht vergessen. Ich habe noch nie so eine gute Predigt von dem Pastor gehört, wie damals. Als er kein Konzept hatte, ja, vielleicht hat er was im Kopf gehabt, so ein paar Gedanken, aber es war nichts da, er hatte nur die Bibel. Und heute habe ich auch nur die Bibel. Es gibt Dinge, die dürfen eigentlich nicht passieren. Ich war schon kurz vor Müden, da denke ich, also irgendwas hast du doch vergessen. Nun müsst ihr wissen, heute war ziemlich viel los. Heute bin ich zuerst mal im Krankenhaus gewesen, aber nicht, weil ich krank war, sondern weil heute der Tag der offenen Türe in dem neu gebauten Klinikum in Gifhorn war. Und das musste ich mir ansehen. Da bin ich 2 Stunden rumgelaufen, war zum ersten Mal im Kreissaal, hab mich da umgeguckt. Ja, warst du, Holger, warst du schon mal im Kreissaal? 3-mal oder 4-mal schon. Gut, okay, ja, kann man ja verstehen. Ich jedenfalls nicht, habe das alles angesehen. Und als ich da auf den Hof fuhr, war unwahrscheinlich viel los. Da bin ich auch noch in so ein Gartenstück reingefahren oder weiche Erde, jedenfalls versank mein Auto und ich kam auch nicht weg und da musste man mich nachher rausziehen und rausschleppen. Das war ganz abenteuerlich. Dann habe ich meine Predigt ausgedruckt, hatte ich ja schon gestern geschrieben, habe sie da hingelegt und da kam noch die Nachbarin und irgendwann kam noch eine Nachbarin und ich saß im Auto. Heute Morgen habe ich schon die Panne erlebt. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich die Garage nicht zugemacht habe. Da war 2 Stunden die Garage offen. Ich habe so einen Drücker. Und heute war es wieder so, war noch die Garage offen. Aber ist nichts geklaut worden. Gott hat mir dann Engel geschickt und aufgepasst, dass nichts geklaut wurde. Es war schon abenteuerlich. Und dann war ich also hier kurz vor Müden und da denke ich, wo ist mein Konzept? Angehalten, hingeguckt. Nee, das Manuskript war nicht dabei. Da habe ich gedacht, jetzt fährst du dahin. 2 Sachen können ja nur passieren. Entweder geht er nachher raus und sagt, der hat also so einen Mist gepredigt. Oder ihr sagt, der hat noch nie so eine gute Predigt gehalten. Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir natürlich das Letztere. Deshalb habe ich auch ganz intensiv heute gebetet. Ich hatte noch jemanden am Telefon. Ich sage, jetzt kann ich nicht mehr telefonieren. Ich muss mir überlegen, was ich in 5 Minuten zu sagen habe. Also ich habe hier nur die Bibel. Dann nimmt man natürlich eine bekannte Geschichte, über die man schon mal gepredigt hat, sicherlich auch schon mal hier, ich weiß das nicht so genau, aber die einem doch sehr nachgeht, weil sie uns alle betrifft. Vielleicht ist sie deshalb so interessant, weil wir sie so gut kennen. Und vielleicht schaffen wir es ja noch, dass wir heute was ganz Besonderes aus dieser Geschichte hören. Sie steht in Lukas 15. In Lukas 15 geht es ja um das Verlorensein. Da erzählt Jesus einige Gleichnisse. Da ist zuerst mal das Gleichnis, da hat ein Mann 100 Schafe und irgendwann zählt er sie nach und da ist ein Schaf weg. was macht dieser Schäfer? Er lässt 99 nicht im Stich, in Sicherheit und sucht so lange, bis dass er das eine Schaf hat. Und als er es hatte, da schmeißt er sich über den Rücken und kehrt wieder zurück und freut sich über dieses eine Schaf, was verloren war. Der hätte nachts der Wolf gekommen, hätte es aufgefressen. Aber nun war es wieder bei der Herde. Und dann geht es im Verlorensein weiter. Da ist eine Frau, die hat 10 Groschen und irgendwann, ist ja auch gut, dass Frauen was verlieren und nicht nur Männer, verliert diese Frau den 1 Groschen. Und dann sucht sie, das war sehr viel Geld damals, dann sucht sie und sucht sie und sucht sie und irgendwann hat sie es gefunden. Und dann sagt sie, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren habe. Ich kann jetzt nicht sagen, freut euch mit mir, dass ich meine Predigt wiedergefunden habe. Ich weiß nämlich, wo sie liegt, bei mir am Schreibtisch. Und dann kommt eine etwas längere Geschichte von einem Menschen, der verloren ist. Und zwar von dem verlorenen Sohn. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngste unter ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihnen das Gut. Nicht lange danach sammelte der jüngste Sohn alles zusammen und zog ferne über Land, und daselbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Da er all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe Land gegangen, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Träbern, die Schweine aßen, und niemand gab sie ihm. Da schlug er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da aber noch von ferne war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Kleid und tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringet das gemästete Kalb her und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der älteste Sohn war auf dem Felde. Und da er nahe zum Hause kam, hörte er den Gesang und den Reigen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat ein gemästetes Kalb geschlachtet, dass er ihn gesund wieder hat. Da ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber dieser, dein Sohn, ist gekommen, da hast du ihm ein gemästetes Kalb geschlachtet. Der Vater sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allzeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Soweit diese für mich immer wieder spannende und aufregende Geschichte, die Jesus erzählt hat. Wenn ich sie so höre, dann denke ich immer an meine Schulentlassung 1961. Irgendwann Ende März am 1. April wurde ich entlassen vom kirchlichen Unterricht, also Konfirmation. Am 2. hatte ich meinen ersten Arbeitstag. Und irgendwann, da war die Schulabschlussfeier. Und wir hatten uns damals etwas Besonderes gedacht. Wir haben ein langes, das längste Gedicht, was ich kenne, aufgesagt. Und zwar von Schiller, die Glocke. Die fängt ja so an, fest gemauert in der Erde, ruht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, Frischgesellen, seid zur Hand, von der Stirne heiß rinnen, muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben. Doch der Segen kommt von oben, so fängt das an. Und dann geht das weiter, eine halbe Stunde. So, haben wir gesagt, natürlich nicht einer, sondern wir hatten uns die Verse aufgeteilt. Und dann standen wir in einem großen Halbrund auf der hellen Bühne vor uns, die Eltern in einem dunklen Saal. Es war ja nicht wichtig, dass wir sie sehen konnten, sondern sie sollten ja uns sehen. Und jeder hatte zwei oder drei Verse, die er aufsagen musste. Wir waren ja in so einem Halbkreis, so 30, 35 Leute. Und dann traten die Leute immer vor und sprachen ihren Vers und dann gingen sie wieder zurück. So kam die ganze Glocke zustande. Irgendwann war ich da und ich hatte einen Vers, der ist mir nachgegangen, der geht mir nach, bis dass ich die Augen zumache. Da tritt der, damals war ich noch 13 Jahre alt, der kleine 13-jährige Hans Otto aus dem Halbkreis in das Rampenlicht und donnert mit einer ganz piepsigen Fispelstimme. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und schaffen und raffen, erlisten, ergaffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Den Satz werde ich am Sterbebett noch sprechen können. Dann ging ich wieder zurück und dann war mein Teil zu Ende und die anderen haben die anderen Reste gesagt. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben. Vielleicht dachte so auch der jüngere Sohn. Er lebte bei dem Vater zu Hause und er hatte es, auf Deutsch gesagt, saugut. Nun muss man ja wissen, früher, da gab es ja nicht so Kleinfamilien, sondern das waren Familien, da wohnten alle, Großopa, Opa und Mutter und Kind, alle wohnten in einem Haus oder in einem Zelt oder waren dicht zusammen. Und die blieben dicht zusammen. Da gab's kein Altersheim, also ihr mit eurem Hausrama, der hättet ihr nichts machen können. Da war das nicht so. Sie lebten zusammen, sie hatten auch jede Menge an Land und das funktionierte. Und da konnte keiner sagen, ne, ich habe die Nase voll, ich hau jetzt ab. Dann hätte man ihn auszahlen müssen. Das heißt, dass die Landwirtschaft, die Großfamilie ernährte, hätte geteilt werden müssen. Das bedeutete, man hätte weniger Ertrag gehabt. Der Sohn, der stört sich aber nicht daran. Der sagt, ich muss hinaus ins feindliche Leben und eines Tages, da geht er zu seinem Vater und sagt, gib mir mein Erbe. Das Komische, das Interessante oder auch das Spannende daran ist, dass der Vater sich darauf einlässt. Der sagt nicht, ja also, hör mal, hast du dir denn mal überlegt, was jetzt passiert? Jetzt müssen wir hier die Hälfte verkaufen. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie wir die Familie durchkriegen. Da steht nichts davon. Er macht das. Er lässt dem Sohn diesen Willen. Gib mir. Das ist sowas Brutales damals gewesen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mich interessiert doch gar nicht, ob meine Schwester, ob mein Vater, ob meine Mutter, ob meine Brüder dann auch zurechtkommen. Ich will das jetzt haben, was mir zusteht. Da habe ich ein Recht drauf. Das will ich haben. Der Vater macht das. Und dann kommt der Tag, wo der Sohn alles zusammenkratzt. Mit 2 Jahren reicher Mann. Und dann zog er außer Landes. Das heißt, er ging weg aus dem Schutz der Großfamilie. Und das war im Grunde, war das ein halber Selbstmord. Hätten niemals geglaubt, dass sie ihn mal wiedergesehen hätten. Er ging weg. Er ging aber nicht ins nächste Dorf, er ging nicht in die nächste Stadt, sondern er ging außer Landes. Er ging weg. Er ging aus Israel weg. Woher wir das wissen, das ist ganz einfach, sage ich euch gleich. Aber zuerst einmal, wenn man die Taschen voller Geld hat, dann lässt man sich's gut ergehen. Dann leistet man sich Dinge, die man sich zu Hause nicht leisten konnte. Das heißt, vielleicht doch, aber man hatte da nicht so dran gedacht oder man hat sich vielleicht auch geschämt, aber die Alten waren jetzt weg. Der junge Sohn, der war alleine und jetzt konnte er richtig loslegen. Und dann kamen sie an, wie Schmeißfliegen, die Freunde. Ah, du bist doch gut und können wir nicht mal. Haben sie einen getrunken, haben sie zwei getrunken. Die schlechten Freunde vor allen Dingen, die sind immer nur da, wenn es was gibt. Aber wenn dann mal Not am Mann ist, dann sind die Freunde genauso schnell wieder weg. Aber das störte unseren jungen Mann erstmal nicht. Er hatte die Taschen voller Geld. Und das Geld hat ja eine Eigenschaft. Wenn man nicht damit arbeitet, dann wird das Geld immer weniger. Das muss man irgendwo gewinnbringend anlegen, damit man es wenigstens behalten kann. Und von den Zinsen kann man dann unter Umständen leben. Aber hier war das nicht so. Mit vollen Taschen, Heidewitzka, was kostet die Welt? Und irgendwann, vielleicht haben sie gerade, was weiß ich, so einen arabischen Euro eingeführt oder so. Das Geld wurde immer weniger. Irgendwann dann packte sie eine Tasche. Findet er nichts mehr. Nichts mehr da. Und die Freunde, die hatten sich schon bei Zeiten aus dem Staub gemacht. Wisst ihr, was mich immer so interessiert? Mich interessiert, was aus den Millionären geworden ist, die bei Jauch oder beim Lotto Toto 1 Million Euro gewonnen haben. Was die mit dem Geld gemacht haben. Und da lese ich immer wieder, dass die Leute das verjubelt haben und nach 1-2 Jahren ist nichts mehr da. Da leben sie von der Sozialhilfe. Kann ich nicht verstehen. Ja, unser Sohn auch. Was macht er? Ist ja eine schöne biblische Sprache. Ich liebe ja die alte biblische Sprache. Er hängte sich an einen Bürger des Landes. Ja, was heißt das? Ein Anhänger, den kann man irgendwo anhängen. Bürger des Landes. Er lief ihm nach und sagte, Mensch, ich habe kein Geld mehr. Was soll ich machen? Ich habe noch niemals Geld, mir was zu essen zu kaufen. Und der machte etwas, was für den Juden, er war ja kein Jude, unmöglich war. Er schickte den jungen Mann, der ja Jude war, als, kann man so locker sagen, als Schweinepriester zu den Schweinen. Und deshalb sagte ich ja auch am Anfang, wenn ihr euch erinnern könnt, er ist außer Landes gegangen. Denn in Israel gab es keine Schweine. Der Umgang mit Schweinen war unrein und das gab's nicht, ein Schweinepriester bei den Juden. Ja, und dann landet er nun. Er landet, der Sohn mit dem vielen, vielen Geld, was er da auch ausgegeben hat, nicht nur, wie wir es ausgeben, ganz normal, sondern er ist da in die, steht ja sogar hier drin, in die Liebeslauben da, an der 188 gegangen und hat dann da richtig zugeschlagen. Und irgendwann hatte er nichts mehr. Und dann sehen wir ihn auf dem Feld bei den Schweinen. Also das ist ja nun wirklich für den Juden die unterste Stufe, die man sich vorstellen kann. Ich weiß doch nicht, ob er was verdient hat. Jedenfalls steht hier in der Bibel, dass er sich das Futter, Essen kann man ja nicht mehr sagen, dass er sich das Fressen mit den Schweinen geteilt hat. Und niemand gab es ihm, steht da. Stellt euch das mal vor, der Mensch frisst mit den Schweinen aus einem Trog. Vielleicht hat er vorher was genommen oder wie, aber. Und was die Schweine fressen, ich meine, naja. Die Bibel lässt uns im Unklaren darüber, wie lange er dort gelebt hat. Aber die Bibel lässt uns nicht im Unklaren darüber, dass es irgendwann mal bei ihm gedacht hat im Kopf und hat gesagt, sag mal, was ist denn eigentlich los mit mir? Solche Selbstgespräche, die sind ja manchmal sehr heilsam. Manche machen die auch Silvester, um dann mit neuen Vorsätzen ins gute Jahr zu gehen. Manchmal klappt es, manchmal auch nicht, meistens klappt es nicht. Sagt er, was mache ich denn eigentlich hier? Ich könnte in Saus und Braus, in Anführungsstrichen, wieder leben, mit einem vollen Bauch, mit einem vernünftigen Essen, mit guten Tischsitten bei meinem Vater. Und hier hänge ich bei den Schweinen. Und das müssen wir uns ja auch darüber im Klaren sein. Wenn man bei den Schweinen isst und isst mit ihnen, dann riecht man auch so wie die Schweine. Und ich glaube, irgendwann, dann benimmt man sich auch so wie die Schweine. Kein Wunder. Und er sagt dann, nee, so kann er nicht weitergehen. Mein Vater, der hat genug Tagelöhnern. da kann ich mich satt essen. Da verdiene ich auch noch was. Und hier, nee, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Da lässt er die Schweine im Stich. Er hat ja nichts mehr zu verlieren. Was hatte er denn noch? Als er losgezogen war, da hatte er gute Kleider. Da hatte er die Taschen voller Geld. Da war er wer. Und jetzt kommt er zurück und er war nichts. Er war gar nichts. Kein Geld. Er stank. Mit Dusche und so war da nichts. Und er hat dann sich auf den Weg gemacht. Der Vater hat ihn kommen gesehen. Das heißt doch mit anderen Worten, der Vater hat auf ihn gewartet. Und wenn ich das noch ein bisschen blumig ausmalen soll, der Vater hat am Fenster gestanden und hat auf den Sohn gewartet, auf den stinkenden Sohn. Er wusste ja nicht, wie er zurückkam. Er wusste ja gar nicht, ob er am Leben war. Und als er ihn sah, da tut er etwas, was normalerweise für alte Leute im Orient völlig blamabel war. Alte Leute laufen nicht, sondern sie gehen würdigen Schrittes. Aber was macht der? Er sieht ihn und läuft ihm entgegen. Das war dem Vater piep egal, was dann die Leute nur dachten. Was ist mit dem los? Wir haben den noch nie laufen gesehen. Und jetzt wetzt er. Wohin wetzt er denn jetzt? Wer ist das denn für ein Typ, der da ankommt? Da kam der verlorene Sohn. Und dann hat er nicht gesagt, Papa, es ist schief gelaufen, sondern er hat etwas Entscheidendes gesagt. Ich habe gesündigt, ja, haben ja schon mal Leute gesagt. Vorige Woche haben wir es ja noch im Fernsehen gehört. War nicht ganz so richtig, was ich gemacht habe. Ja, und dann kommt aber nichts mehr. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht? Haben wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht, dass Sünde immer auf zwei Ebenen geschieht? Vor dem Menschen und vor dem Himmel. Mit anderen Worten, das ist wie so ein Quittungsblock. Wenn man eine Quittung unterschreibt, dann kriegt man ja das Original und die Durchschrift, die bleibt dann im Quittungsblock, die braucht man später für die Steuer oder für die Abrechnung und so weiter. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn wir etwas tun, was nicht recht ist, dann geschieht das erstmal vor Menschen. Wenn ich stehle oder wenn ich ein böses Wort sage, wenn ich einen beleidige. Aber gleichzeitig geschieht das mit einer Kopie. Und die Kopie, die ist oben. Dem Sohn war klar, ich habe nicht nur gesündigt vor dir, ich habe nicht nur gesündigt vor meiner ganzen Familie, sondern ich habe auch vor Gott gesündigt. Und deshalb lässt er den Gott nicht da vom Tisch fallen, sondern er sagt, ich bin sündig geworden vor dir und vor dem Himmel. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und dann? Der Vater hat sich nicht dahingestellt und hat ihm erstmal, das war ja vielleicht sogar nötig, bitter nötig, eine Standpauke gehalten, eine Gardinenpredigt. Nichts. Er hat ihn, ja, so scheint es mir, unterbrochen. Er hat ihn nicht mal ausreden lassen. Er hat nicht mit ihm diskutiert. Er hat nicht gesagt, ja, pass mal auf, also weißt du was? Das mussten wir und das mussten wir und das mussten wir verkaufen. Da sind wir bald in Insolvenz gegangen und jetzt rappeln wir uns wieder hoch. Nee. Der Vater sprach zu den Knechten, bringt das beste Kleid und tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerreif an die Hand und Schuhe an seine Füße. Der hatte nicht mal Schuhe an. So runtergekommen war der Kerl. Ja, was hier nicht drin steht, aber mit Sicherheit hat er das zuerst gesagt. Weißt du, zuerst gehst du mal unter die Dusche. Du stinkst ja. Und dann zieh sich wieder schön an. Und dann steht da eine Sache, die wir schnell überlesen, aber wir wissen vielleicht nicht so, was das heißt. Und hier steht etwas von einem Fingerreif. Eine alte Übersetzung. Das ist nichts anderes wie der Siegelring. Und ihr wisst ja alle, was ein Siegelring bedeutet. Das ist nicht nur so ein Ring, sondern ist ein Siegel. Und wenn ein Siegel irgendwo draufgestempelt wird, dann kann man das nicht einfach brechen, sondern das ist ein ganz wichtiges Dokument. Wenn irgendwas passiert ist und man holt die Polizei, ist ein Mord passiert, dann wird unter Umständen die Wohnung versiegelt. Die wird natürlich abgeschlossen und dann wird so ein Papierstreifen da drüber geklebt, an der Türe, Scharniere und mit einem Stempel drauf. Und wehe, man reißt das ab, man bricht das Siegel. Mit anderen Worten hier, Der Sohn wird wieder in die kompletten Aufgaben, die er damals hingeschmissen hat, wieder eingesetzt. Das heißt, er ist nicht Tagelöhner, sondern er ist wieder Sohn und ist wieder so, wie er damals, vielleicht waren es 2 oder 5 Jahre, vielleicht aber auch nur 3 Monate, ich weiß nicht, wie lange er weg war, gegangen war. Er hatte die volle Macht, er hatte die Vollmacht. Und dann merkt man die Freude von dem Vater. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Wisst ihr, was das hier ist? Das sind die Vorboten von Ostern. Hier wird eine Ostergeschichte erzählt. Da war einer tot, der war ja natürlich nicht tot, der war weggelaufen. Er war aber verloren, er war tot, ist wiedergefunden worden. Hier geschieht Ostern, wenn einer wieder neu zu Jesus kommt. Ja, und dann kommt die Geschichte, über die man noch mal so lang predigen kann. Ich will sie nur kurz dann noch erwähnen. Der ältere Sohn kommt zurück und er ist natürlich neidisch. Er sieht, dass da also eine große Fete ist. Und wo war er? Der brave Sohn. Der hat nicht die Hände in die Tasche gepackt. Der war draußen und hat gearbeitet. Der kam vom Feld und der kam nicht aus der Kneipe und sagte, was da los ist. Die Knechte, die sagt, nachdem sie gefragt wurden, was ist da los? Ja, dein Bruder ist gekommen. So, und eigentlich müsste er sich freuen, wenn der Bruder wieder da war. Aber er war sauer. Er war stinkesauer, er wollte nicht reingehen, weil er dachte, Mensch, jetzt kriegt er wieder alles und ich gehe leer aus. Er geht nicht rein und jetzt passiert etwas Wahnwitziges. Zum zweiten Mal geht der Vater raus. Das erste Mal ging er dem verlorenen Sohn entgegen. Das zweite Mal ging er dem anderen Sohn entgegen. Wobei Luther ja zu dieser Geschichte gesagt hat, das stimmt ja gar nicht, das ist ja nicht die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Das ist die Geschichte von den 2 verlorenen Söhnen. 2 verlorene Söhne. So. Und dann motzt der ältere Sohn und sagt, dein Sohn, er sagt nicht mein Bruder, nee, dein Sohn ist gekommen und du hast mir nie was gemacht und ihm hast alles gegeben. Und da sagt der Vater, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Nun sei doch auch fröhlich. Sei doch auch fröhlich. Und jetzt kommt eine Sache, die ich auch nie verstehe, bei so vielen Geschichten. Ich möchte so gerne ein Happy End haben. Und da ist die Geschichte aus. Wir können uns jetzt überlegen, was passiert. Ist er nur reingegangen? Hat er sich gefreut? Sagt er, ist er toll, dass du wieder da bist? Biblische Geschichten sind sehr oft offen. Das heißt, wir müssen sie zu Ende leben. Und wir müssen uns überlegen, wenn wir in einer solchen Situation stecken, ob wir dann auch sagen, was ist denn mit dem da? Oder ob wir darauf hören müssen, die Letzten werden die Ersten sein. Und die Ersten werden die Letzten sein. Die Geschichte von den 2 verlorenen Söhnen ist uralt, aber ganz aktuell. Und wir müssen uns überlegen, gehören wir zu dem ersten Sohn oder gehören wir zu dem zweiten Sohn? Auf jeden Fall sollen und müssen wir wissen, dass man nur bei dem Heiland heil werden kann, bei dem himmlischen Vater. Und eins wird garantiert auch passieren. Garantiert. Wenn wir zu ihm kommen, dann wartet er schon auf uns und er läuft uns entgegen. Er ist uns entgegengelaufen am Kreuz und er läuft uns auch jetzt entgegen, wenn wir zu ihm kommen. Das wollte ich euch sagen, auch ohne Konzept. Amen.